Väter sind Vorbild, die Väter, die viel. Sie trugen unsere Fahne gläubig vor allen. Und sie fordern ein Ziel aus den Zielen. Ihre Fahne ist niemals gefallen. Und es weht die deutsche Fahne über Felder, Burgen und auf Seen. Hab Geduld, du treuer Ahne, eines Tages wird es geschehen, dass die Zukunft uns gehört. Sie kämpften und stritten auf eigene Weise, sie formten ihr Bild durch die Kraft. Sie wurde still und sie wurde leise, ihr Bild verlor sich in Schmach. Und es weht die deutsche Fahne über Felder, Burgen und auf See. Hab Geduld, du treuer Ahne, eines Tages wird es geschehen, dass die Zukunft uns gehört. Bevor sie gingen, entwichen den Träumen die Keime dieser jener Zeit. So wollte es die Jugend doch nimmer versäumen, dass sie starben als Letzte im Streit. Und es weht die deutsche Fahne über Felder, Burgen und auf Seen. Hab Geduld, du treuer Ahne, eines Tages wird es geschehen, dass die Zukunft uns gehört. Begraben sind sie auf Feldern und Meeren, im Herzen der Söhne, die stehen. Die Frage der Zukunft, wie wird sie wohl werden? Kamerad, wir werden es sehen. Es weht die deutsche Fahne über Felder, Burgen und auf Seen. Hab Geduld, du treuer Ahne, eines Tages wird es geschehen, dass die Zukunft uns gehört.